Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Während ihr darauf wartet, dass es endlich losgeht mit den Lästerschwestern, blätter ich hier noch in einem Beitrag der Woche, nämlich in dem Meinberg der Woche. Ich habe hier ein paar Bücher zu legen und die lese ich dann aber später vor. Vorher möchte ich aber meinen wunderbaren Partner, besten Freund, Kollegen und meinen Sohn, ja, Robin Blase, vorstellen. Und hallo Robin. Bist schön, du stolz, dass du da bist. Auf mich? Hallo. Ich bin super stolz auf dich, was aus dir so geworden ist. Ja, weißt du, warum du stolz sein solltest? Wir haben nämlich tatsächlich diese Woche zum ersten Mal einen Sponsor in diesem Podcast. Viele von euch haben euch ja schon gefragt, wie können sie uns unterstützen? Genau, wie sie uns unterstützen können. Und es gibt tatsächlich jetzt eine Möglichkeit, ein Unternehmen, Jimdo.de, haben gesagt, hey, wir unterstützen die Lästerschwestern und geben euch gleichzeitig eine Möglichkeit an die Hand, uns zu unterstützen, indem ihr, wenn ihr Bock drauf habt, vielleicht deren Produkt nutzt. Was jetzt folgt, ist natürlich Werbung, einfach nur der Transparenz wegen, ganz am Anfang jetzt mal kurz gesagt. Aber was ist denn Jimdo überhaupt? Ja, da bin ich jetzt aber auch sehr gespannt. Da bist du sehr gespannt, ich weiß. Es ist ein Baukasten für Websites. Du musst einfach ein Design auswählen, musst Bilder hochladen, Texte hochladen und deine Website ist fertig. Das heißt, du musst nicht programmieren können und kannst dir trotzdem eine super professionelle Website erstellen. Ich habe früher meine Websites, also als ich so 14 war, meinen Podcast damals hatte, habe ich auch eine Website gehabt. Die habe ich auch selber programmiert. Ich auch, Die war völlig verbuggt, immer kaputt. Es hat Stunden gedauert. Und hier, das kannst du einfach schnell machen. Du kannst professionelle Designs auswählen für Unternehmen, für Freiberufler, für Selbstständige, für Hobbys. Wenn du einen Blog schreiben willst, kannst du damit auch. Wenn du einen Shop aufmachen möchtest, kannst du auch damit machen. Okay, also ja. Wenn ich dann, um es nochmal zu runterzubrechen, wenn ich auf www.jimdo.de/Lästerschwestern mit AE gehe und da den Code Lästerschwestern mit AE eingebe, was kriege ich dann? 20% Rabatt auf Tiernahrung. Pro und ja, das auch. Aber auch, wenn du eine Website für Tiernahrung erstellen willst, mit dem Pro- und Business-Paket kannst du Geld sparen. Also danke an Jimdo und danke für euch fürs Zuhören. Ja, wirklich. Also wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr irgendwie gerade Bedarf nach einer Website habt, probiert es halt mal aus. Ja. Genau. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter und ich lese noch nicht daraus. Ich habe mir nämlich hier zwei Bücher hingelegt. Einmal das Slimani-Prinzip und von Mari Meinberg das Buch Sei du selbst, alles andere wirst du eh verkacken. Und wenn du dich mit Sprüchen eindecken willst, die dein Leben verbessern oder von denen, wo du denkst, so wow, aus welcher Glückskeksmaschinerie ist das denn herausgewirkt worden, dann sind diese beiden Bücher, glaube ich, genau dein Ding. Aber da werde ich vorher nachher einen kleinen Eindruck rein. Ja, weißt du, was wir auch machen könnten, ist, wer hat's geschrieben? Wer hat's geschrieben? Das Ratespiel. Ist dieser emotionale, inspirierende Spruch von Sami Slimani, von Mari Meinberg oder doch von der Lukas-Rieger-Biografie oder wie auch immer sonst. Oder vom Dalai Lama oder so. Oder wir kaufen mal wirklich so eine große Box Glückskekse und machen so, der Changeman hat mich jetzt eingeladen, der hat ja ein Format namens Wessen Line. Da macht er das genau so, dass er halt quasi AfD, Hitler oder jemand anders dazu nimmt oder ein Rammstein-Song, wer hat's geschrieben, so ein Ding macht. Und das könnten wir tatsächlich einhören. Aber das werden wir mal schauen, dass wir in den nächsten Wochen hinbekommen. Wir möchten wieder anfangen mit, wir hatten das letztes Mal ja aufgeteilt in Kategorien, wir fangen an mit einem Update. Mhm. Und zwar das zu unserem Lieblingsthema. Das gleiche Update wie letzte Woche, und zwar Logan Paul. Wir haben ja neulich mal ein Update gegeben, dass er bestraft wurde, nachdem er tote Ratten getasert hat. Diese Strafe ist jetzt schon wieder vorbei. Ja. Er wurde insgesamt 17 Tage bestraft. Er hat 17 Tage lang keine Werbung auf seinem Kanal schalten können. Das ist bestimmt übers Jahr verteilt. Ich würde mal schätzen, ich meine, das kann man bestimmt in Prozentzahl runterrechnen, ein nicht zu verkraftender finanzieller Verlust, den er für sein Verhalten da hinnehmen musste. Ich glaube, das wird den Leuten zeigen, dass man das besser nicht macht. Ich glaube auch, dass er da jetzt wirklich seine Lektion gelernt hat. Mhm. Gerade weil das ja, wie gesagt, ein ordentliches Loch in sein Portemonnaie reißen dürfte. Der gute Mann hat es schon nicht leicht und YouTube hat nochmal gezeigt, wir greifen richtig durch. Aber wir hatten es ja ehrlich gesagt auch schon gesagt. Ja. Ihr habt es hier zuerst gehört, dass die sich natürlich die Hunderttausende von Dollar, die der Typ dann ja dann doch einspielt, auch immer noch und gerade wahrscheinlich sogar mehr nach dem Shitstorm, wird er ordentlich nochmal an Views draufgepackt haben, auf die verzichtet YouTube natürlich nicht. Nee. So, deswegen ist die Strafe nach nur 18 Tagen jetzt aufgehoben. Aber es gibt eventuell eine andere Möglichkeit, ihn leiden zu sehen. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Wir hatten ja auch nochmal über KSI geredet. Diesen Boxkampf. Boxkampf von KSI und Joe Wheeler. Der KSI hat auch Logan Paul oder auch sogar, glaube ich, beide Paul-Brüder herausgefordert. Und angeblich, das war jetzt das Gerücht, sind hier im Gespräch. Also das Team von Logan Paul, das Team von KSI unterhalten sich gerade, ob so ein Boxkampf stattfindet. Und dann könnte man eventuell sehen, wie Logan Paul die Fresse poliert bekommt. Aber wenn er gegen beide kämpfen will, das ist ja tatsächlich ein bisschen unfair. Dann würde ich doch nächstes Mal ist Tag-Team. Er hat, der KSI hat auch einen Bruder, der wohl auch, glaube ich, irgendwie auf YouTube aktiv ist oder den man zumindest von seinem Kanal kennt. Und Logan Paul hat ja auch einen Bruder. Also wir machen wahrscheinlich so Bruder gegen Bruder. Der heißt KFC. Der heißt KFC, genau. Ja. Colonel Sanders und dann gibt's Chicken Wings. Ehrlich gesagt würde ich jetzt tatsächlich dafür auch sagen, wir trainieren mal ordentlich. Wir machen die Boss-Transformation und fordern die Paul-Brüder auch einfach heraus. Was sagst du dazu, Robin? Ich hatte das ja neulich gesagt beim Boxen, ich bin ja so völlig, ich möchte mich nicht prügeln mit Leuten. Ich möchte lieber... Das kann man ja, man kann Podcast ja dieses, man kann das ja antrainieren. Man, ne, jeder normale Mensch, der sich nicht halt viel prügelt, der, du kennst es sicher, dieses Zurückschrecken, dieses Flinchen, ja, wenn dir jemand eine Faust entgegenschlägt. Das kannst du dir abtrainieren, indem man dir mal halt die ganze Zeit auf die Fresse haut. Ich würde dir das anbieten. Danke, wollte ich gerade fragen. Hast du nicht Lust, mein Trainer zu sein? Einfach mal so einmal pro Tag, so du weißt nicht wann. Und ich sage dir, nach einem Monat denkst du dir, okay, Paul, Logan Paul, der andere Paul, kommt doch her. Paul Hogan, ja, kommt ja, da einmal vorbei. Komm vorbei, finde ich gut. Ja. Gut. Es gibt jemanden, von dem hätte ich tatsächlich Angst, dass ich ihn irgendwann mal treffe und er mir auf die Fresse haut. Das ist ein YouTuber, den ich heute gerne vorstellen würde, nämlich Leon Mascher. Ja, wir haben ja die Vorstellung, die YouTuber-Vorstellung, ja, und da haben wir uns jetzt tatsächlich, da hast du dir ja einen Premium-YouTuber rausgesucht, ja, Robin. Da möchte ich gerne sehen, hören, was sind denn deine Eindrücke von Leon Mascher? Wie beschreibt man Leon Mascher? Es ist, ist ein kleiner, braungebrannter Mann. Ja, der gerne, Mann würde ich jetzt noch nicht so unbedingt okay, so, Junge. Zu männlichen Features gehört ja für mich ja auch immer ein bisschen Schneid, ja, und noch andere möglichst ideale. Ja. Ein jung gebliebener Mann, ja, der gerne Pranks gemacht hat in der Vergangenheit, gerne auch mal gefakte Pranks. Auch so frauenverachtende Sachen. Gerne auch, ja, auch ja, gerne mal so von so amerikanischen Leuten. Bitch-Tests die, hat er ja, gerne gemacht, genau, auf der Straße. 100 Euro für würdest du mir einblasen. Genau, einfach so 1:1 kopierte Videos von Vitalized, der ja so ein amerikanischer Prank-Typ ist. Und der, also auch mit der ApoRed-Clique und so weiter so da zusammenhält. ApoRed hatten wir auch schon mal erwähnt. Und der auch gerne Rap-Songs rausbringt. Ja. Also wirklich Creme de la Creme, weil das ist nämlich echt lustig. Also wirklich so Rap-Songs, wo es halt um, keine Ahnung, was war das eine? Ich ficke deine Mutter oder irgendwie sowas ist einer, der ist noch irgendwie sowas in die Richtung. Und auf jeden Fall ist das halt mega geil, weil in diesem Musikvideo, was halt ganz klar, also auch einfach ne, schlecht ist, die brauchen halt immer Statisten für ihre Musikvideos. Und dafür holen die halt einfach immer Zuschauer ran. Und das ist so lustig, das zu sehen, wie halt dieser möchte gern halbstarke Typ da rumspringt und sagt, ja, voll krass, krass, ich schlage alle und ficke alle und so. Und dann im Hintergrund die ganzen, ich würde sagen, 11-jährigen Jungs, yay, Leon Mascher, wow! Und dann so zwei gecastete Schauspielerinnen, die wahrscheinlich sehr viel Geld nehmen, oder hoffentlich sehr viel Geld genommen haben, um mit ihm dieses Video zu drehen. Das ist Leon Mascher. Er ist auch so ein wandelnder Gegensatz. Ne? Du hast so diesen Typen, der so, also metrosexuell würde ich es schon nicht mehr nennen, der halt nicht nur braun gebrannt ist, sondern die Augenbrauen gezupft hat. Und gefühlt ist er auch, also ich weiß nicht, ob es geschminkt ist, aber er sieht halt immer aus, als wäre er direkt aus dem Beauty-Salon gestolpert. Und macht dann aber einen auf dicke Hose, macht einen auf Schläger und hat er dann wirklich auch so einen Run auf YouTube, wo er auf einmal einen anderen YouTuber namens Mimi schlagen wollte, wo er plötzlich live auf irgendeinem Platz auftauchte und der dann geräumt werden musste, weil zu viele Fans da waren. Ja. Hat er einen Fall, wo irgendwelche Prankster ihn mit Tomaten beworfen haben und seine Kameramänner dann auf die Menge eingeschlagen ja haben? Also das ist ein wirklich, netter Genosse. Er ist, glaube ich, der Hass-YouTuber in Deutschland, falls ihr ihn noch nicht kennt. Also ApoRed ist so ein bisschen der Name, den man immer kennt, aber das sind so die beiden betteln sich um den Thron. Und ja, während ApoRed, um den ist es ruhig geworden, gefühlt, ja, in letzter Zeit, weil der tatsächlich sich auf seine Musik ein bisschen konzentrieren will. Aber Leon Mascher, Ist das zum Glück oder leider? Ich weiß es nicht. Also ich habe den letzten Song jetzt auch gar nicht mehr gehört. Man hört so von anderen, dass es musikalisch wohl immer besser wird. Also produziert sind die ja eh gar nicht schlecht, aber so was er auch so rappt, ist wohl gar nicht mal so schlecht. Ich persönlich kann damit ja im Allgemeinen nichts anfangen und mit ihm dann auch nicht so, dass ich dann auch die Musik nicht feiern kann. So, wir haben ihn vorgestellt, ja, weil? Weil er tatsächlich, er hat ja dieses lang existierende Beef, das du gerade schon angesprochen hattest, mit diesem anderen YouTuber Mimi, ja, der sich gerne eben mal lustig macht über Leute, die eben so drauf sind wie Leon Mascher, auch wirklich sehr gut, der auch also zu Leuten wie Mert und so weiter schon echt, also Mert war dieser homophobe YouTuber, der gesagt hat, er möchte gerne alle schwulen Menschen verprügeln oder irgendwie sowas in die Richtung. Da hat er also auch wirklich so ein richtig gut recherchiertes Video gemacht, wo er offengelegt hat, dass das halt eben alles, alles scheiße ist, was die Leute machen und dass sie auch alle nur lügen und dass das alles gefaked ist und so. Ist wirklich also ganz toller Typ und Moment, ja? Da möchte ich kurz einhaken. Ich mag Mimi auch. Wir kennen ihn ja auch persönlich. Ich muss sagen, so dieser eine Punkt, den an dem da wirklich das Ganze eskaliert ist, als Mimi zur Gangtour gegangen ist, das ist so eine Tour gewesen, wo so auch dann Leon Mascher und Co. auf der Bühne standen oder zumindest im Publikum waren und sich dann da dachte, hey, das ist doch bestimmt eine gute Idee, zu Leon Mascher zu gehen, den ich vorher aufs Bitterste beleidigt habe in den Videos, weil das ist so ein bisschen bei Mimi auch so dieser Punkt gewesen, ich mochte immer bei dem Mert-Video zum Beispiel, fand ich total cool, wie er durch Recherche herausgefunden hat, dass Mert seine Zuschauer angelogen hat und das aufs Bittersüßeste aufgedeckt hat, aber dann seine Sätze immer beendet mit du Hurensohn. Und ich dachte warum ist das nötig? Warum muss es eine Beleidigung da hinten geben? Warum muss er so ausschlagen? Das habe ich ihm auf dem Webvideopreis unter anderem auch mal so gesagt, weil ich das finde ich, entwertet seine Beiträge. So, und das hat er über Leon Mascher gemacht, geht dann dahin, denkt sich, ist eine coole Idee, Leon Mascher jetzt vor der Kamera vorzuführen und Leon Mascher sagt sich, dem hau ich eine aufs Maul und nehme ihm die Kamera weg. Ein bisschen das, was es vorher auch bei Case Freak und KuchenTV schon gab. Nur lässt Leon Mascher und vor allen Dingen wahrscheinlich auch seine Kumpels um ihn herum noch weniger mit sich spaßen als einen Case Freak, der, glaube ich, auch einfach nicht der Hellste ist und gar nicht mal so ein übler Kerl ist vielleicht. Aber Leon Mascher dann wahrscheinlich schon eher. Der kommt halt aus Hamburg, ist so das Milieu und dann Ich glaube, der hat auch so eine Entourage aus Leuten, die der Gewalt sehr nahe stehen, kann man so sagen. Der wahrscheinlich gegen Case Freak auch in den Ring steigen würde. So, und da dachte ich mir auch, das ist ein bisschen fast so wie bei der Case Freak Kuchen-TV-Sache, ne? Wo der eine den anderen so lange provoziert, bis er dann halt aushaut und das dann aber groß aufführt. Es ist trotzdem uncool, was Leon Mascher und seine Crew da machen wollten, nämlich ihn dann bedroht haben und sowas. Sowas geht überhaupt nicht. Aber es ist halt auch von Mimi nicht ganz so sauber gewesen. Auf jeden Fall sind die beiden dann später nochmal aufeinander getroffen, nämlich bei einem Kollegah-Konzert. Und Mimi hat dann direkt danach ein Video aufgenommen, um quasi zu beweisen, dass dieses Meeting eben, also das zeigt auch wieder so ein bisschen diese Konfrontation, die er da herbeiführen will, dass er halt direkt danach ein Video macht, so, ja, und ich hab ihn dann gesagt, er hat keine Eier und er soll irgendwie auf meine Videos reagieren und das hat er dann nicht gemacht, hat sich nicht getraut. Das ist auch schon so ein bisschen so Mimis Ding, ne? Ja. Es ist so die Zeit, wo er seine sehr, sehr guten Videos gemacht hat, wo er cooles animiertes Zeug gemacht habe, ist längst vorbei. Stattdessen sitzt er jetzt mit Unge rum und reactet auf Zeug. Mhm. Das kann er besser. Ne? Und er kann auch besser, als zu sagen, ich mache da halt wieder, um das Ganze aufzublasen und um diesen Streit weiter zu befeuern, ein Video. Weil ehrlich gesagt ist dieses Aufeinandertreffen nicht im Ansatz spektakulär gewesen. Was er macht, ist zu sagen, Leon Mascher kam an und hat gesagt, so, ich weiß gar nicht, was du willst. Und jetzt hat er mir das Konzert kaputt gemacht. Und ich konnte schon da nicht wirklich verstanden, was ist jetzt sein Punkt? So, dass ihr euch nicht mögt und aufeinander getroffen seid, dafür kann Leon Mascher nichts. Dass er ja auch nicht gesagt hat, hey, ja, Mimi, du hast vollkommen recht, ich gebe dir in allen Punkten recht. Logisch, dass er das nicht macht. Was hast du da erwartet? Ja, ja. Und wenn du dir davon dein Konzert kaputt machen lässt, dann läuft, glaube ich, so einiges schief. Und da hat Leon Mascher wie immer nicht drauf reagiert, bis diese Woche. Es ist so gut. Also Mimi, um es nochmal zu erklären, hat quasi dieses Video gemacht, wo er einfach nur eben, ja, ich würde mal sagen, auf einer Couch sitzt in die Kamera. Auf einer Couch und redet und quasi das so nacherzählt, teilweise so ein bisschen bildlich beschrieben, auch nacherzählt, wie dieses Treffen so abgelaufen ist. Und das, was Leon Mascher jetzt gemacht hat, und ich kann nicht glauben, dass ich das sage, ist eine wirklich extrem unterhaltsame Interpretation. Ja. Einfach dieses, er hat einfach das Voice-Over genommen quasi von dem, was er gesagt hat und hat das 1:1 nachgespielt mit teilweise Leuten, die halt tatsächlich auch so ähnlich aussehen wie Mimi und wie Kollega und hat das halt alles überzeichnet. Und das ist wirklich, bis auf so 1-2 Witze, die so ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, aber ist es wirklich lustig. Es ist also lustig, ich hab gelacht. Es hat gutes Timing. Also guckt euch das Video mal an, wenn ihr mögt. Ich meine, bei Leon Mascher ist eh egal, ob er nun ein oder zwei Klicks mehr bekommt. Er hat ja 2 Millionen Abonnenten. Das heißt, ich habe Mimi getroffen, ist wirklich genau so benannt, wie es Mimi auch bei sich, als er, der hatte das nämlich, ich habe Leon Mascher getroffen genannt. Und es fängt direkt an, ohne große Erklärung, ohne großes Theater, was Leon Mascher ja eigentlich sonst eher auch machen würde, sich auch nochmal hinstellen und sagen würde, ey Mimi, ja, ich hab, und dieser blödsinnige Beef jetzt überhöht, auf eine sehr kreative Art und Weise vorgetragen und dann vor allen Dingen mit einem schönen Timing. Ne? Es gibt diese eine Stelle, da sagt er so, sagt Mimi im Video, ja, und dann hat Kollege eine Zack Plus Flasche in die Menge geworfen und in Leon Maschers Video kriegt er die halt an den Kopf und ich habe mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Das ist halt mein Humor, das ist halt so was wie früher die nackte Kanone gewesen ist. Und ich finde es halt einfach herrlich frech. Ne? Ja. Das, was Mimi früher selber gemacht hat und wo ihm aus ihm jetzt, ich, ohne ihn beleidigen zu wollen, aber ne, wo er so eine kleine Heulsuse geworden ist, da zeigt Leon Mascher jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Größe. Es ist, ich kann es nur sagen wie du, ich kann mich gar nicht entscheiden zwischen, ich finde diesen Typen wirklich verabscheuungswürdig. Wirklich, ja, auf jeden Fall. Und den Inhalt, den er macht und was er bisher gemacht hat, aber dieses Video kann ich nur lustig finden. Aber wenn er die ganze Zeit solche Inhalte machen würde, dann würde ich ihn, glaube ich, regelmäßig gucken. Mega, also ich muss auch sagen, wenn, da würde ich auch jeden Beef verzeihen, wenn dann hinterher ein Video rauskommt, was halt unterhaltsam ist. Ja. Ich glaube, hier wirkt halt noch mit rein, das erwartet man von ihnen nicht. Jemand, der der generell gutes Zeug macht, weil es ist jetzt nicht so gut produziert und es ist jetzt, aber es ist kreativ und es ist lustig und das ist schon mal, das ist für ihn wirklich was Besonderes und das ist, für YouTube auch oft inzwischen was Besonderes. Deswegen, also unten die Dislikes sind natürlich katastrophal und in den Kommentaren auch alle so unlustig. Ne? Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so diese Welle aus Hate, die ihm einfach so standardmäßig schon entgegenschlägt bei jedem Video. Und diese Community aus Unge und Mimi, die sich da auf ihn stürzen. Und ich glaube, wenn wir das lustig finden und seine Zielgruppe ja sonst seine normalen Videos gut findet, die wir abscheulich finden, dann ist das vielleicht auch einfach, er hat dieses Mal eine ganz andere Zielgruppe getroffen und seine ganzen 12-jährigen Zuschauer, die sagen so, hey, ich will wieder ein Video sehen, wo du über Frauen rappst oder einen Prank machst, wo du einer Frau sagst, lutsch meinen Schwanz. Das finden wir halt nicht lustig. Und ich glaube, das fehlt denen jetzt in diesem Video wahrscheinlich. Kann sein. Also wie gesagt, ich würde eher sagen, es ist die Hass-Community. Ich hatte einen Kommentar von KuchenTV drunter gelesen, der auch gesagt hat, sorry, ich weiß nicht, was ihr wollt, ich finde es super, super witzig. Ne? Also es ist ich find's auch gut. Hätte ich mir auch denken können, dass der das auch feiert. Und es ist witzigerweise nicht wirklich hochgekocht bei den Leuten, die so sind wie wir. Also ein Hand of Blood zum Beispiel hat nichts getwittert, wo er gesagt hat, so, was ist denn das für ein Scheiß? Ich kann mir gut vorstellen, dass es aus denselben Gründen ist, warum ich nichts getwittert habe, nämlich weil ich mir dachte, was schreibe ich dazu jetzt? Oh Gott, ich kann das so, ja nicht bewohnen. Wenn ich das jetzt poste, denken alle so, plötzlich bist du für Leon Mascher, was man ja nicht ist. Man ist halt nur, man denkt sich nur, was ist mit dem los? So, was ist es dieser Wendepunkt? Ist es dieser Moment, an dem wir alle zusehen konnten, dass aus Leon Mascher der neue Heiland wird? In 2 Jahren dann Webvideopreis, in 3 Jahren dann Oscar? Das ist die Frage. Das Ding ist, so sehr ich sein Verhalten scheiße finde, ich finde es ja immer toll, wenn Leute ihr Leben in den Griff kriegen. Und wenn er es wirklich jetzt machen würde, dass er sagt, so, ey, pass auf, ich habe realisiert, ich will keine Frauen mehr fragen, willst du mir für 200 Euro einen Blasen, sondern ich möchte jetzt lieber lustige Comedy-Videos machen, die wirklich unterhaltsam sind. Da würde ich sagen, ey, go for it. Ich finde dein Verhalten immer noch scheiße aus der Vergangenheit, aber wenn du dich wirklich änderst, cool. Ich finde auch, ne, also während sich Mimi in seinem Video hingesetzt hat und sie ihn halt als Lügner und alles mögliche bezeichnet hat, ist dieses Video auf eine sehr milde Art und Weise sehr frech. Ganz am Ende gibt es dann noch einen Kommentar in Textform, wo dann steht, sorry Mimi, aber wenigstens hast du ja noch die Zack Plus Flasche, wo ich dann denke, wie herrlich bösartig, aber trotzdem, ne, ohne ausfallen zu werden. Ja. Das kriegt so manch anderer nicht hin. Als hätte es eine völlig andere Person für ihn dieses Video geschnitten. Hat er vielleicht auch. Wahrscheinlich, es kann gut sein, aber er hat es ja dann abgenommen. Man soll es nicht glauben. Ja. Er soll seine Diss-Tracks gerne mal lassen und stattdessen nur noch solche Videos machen. Wenn es mal zu einem Beef kommt, dann gucke ich vielleicht sogar das eine oder andere Leon Mascher-Video. Und wenn er dann noch aufhört, über alle so Frauen zu belästigen und irgendwelche Penner zu bezahlen, um irgendeinen Scheiß zu machen, dann ist er wenigstens nicht mehr der größte Asi auf YouTube. Ich finde, heute ist so ein bisschen Gegenteiltag, weil jetzt geht's direkt weiter ins nächste Thema, über das ich gerne sprechen würde vielleicht. Du hast noch was rausgefunden, ne? Ja, und zwar, wir loben gerade Leon Mascher und rügen jetzt Finn Kliemann. Finn Kliemann, den Heiland. Das ist wirklich, also Finn Kliemann, das ist, kann man dazu sagen, das ist der Heimwerker-King, der ist auf YouTube erst sehr spontan, eigentlich auch unter anderem durch die Space Fox, die hier bei uns ja auch im Büro mit drin sitzen, die den promotet haben. Und durch die Bestandsaufnahme. Und die Bestandsaufnahme ist explodiert, weil er wirklich einen richtig coolen Kanal hatte, wo er auf eine richtig geile Art und Weise einfach so Heimwerker-Projekte umsetzt und einfach crazy Sachen macht. Ja. Das hat Funk dann nochmal aufs nächste Level gehoben. Funk, das junge Angebot hier von den Öffentlich-Rechtlichen, haben ihm ein ganzes Grundstück zur Verfügung gestellt, wo er mit einem Kamerateam und einem Team aus Community-Mitgliedern quasi so ein eigenes kleines Reich aufbaut. Die bauen halt einfach so einen Bauernhof um. Und wenn die sagen so, hey, wir hätten gerne einen Pool, dann baggern die halt holen die sich einen Bagger und baggern dann einen Teich rein. Wenn die sagen, hey, wir würden gerne was Lustiges machen, dann gehen die auf ein Feld und sprengen einen Penis in ein Feld rein. Also die machen einfach verrückte, crazy Sachen mit. Ich bin ja nicht so der Finn-Kliemann-Gucker, nie gewesen, schon auf seinem Kanal nicht und schon gar nicht zu Kliemannsland-Zeiten. Ich habe nur immer gehört von anderen, zum Beispiel Flo, die sagten, sie gucken das jetzt nicht mehr so gerne, weil er sich von einer anderen Seite zeigt im Kliemannsland. Gerade weil da ja auch noch irgendwie ein Redakteur ihm zur Seite steht, der Hauke, den er dann wohl immer beleidigt oder irgendwie. Okay, also ich habe das auch lange nicht mehr geguckt. Ich kenne ihn nur sozusagen von den Anfängen und habe ihn immer bewundert. Ich bin auch überhaupt nicht so ein Heimwerker-Typ. Ich kann mit Werkzeug nicht umgehen, deswegen liegt es vielleicht auch daran. Aber die Sachen, die ich von ihm gesehen habe, fand ich immer ganz cool. Und das Ding ist, er war tatsächlich für eine lange Zeit, der ist auch jemand gewesen, der zum Beispiel von Marie Meinberg ja groß angepriesen wurde und so weiter, postpromoted wurde. Da möchte ich ganz kurz mit ihrem Buch rascheln. Ja. So der Marie Meinberg, jemand deswegen so als jemand, so der wollte mit diesem ganzen YouTube-Kosmos gar nichts zu tun haben, ich war mal auf der TinCon und da war es so irgendwie ganz süß, weil er dann meinte, da haben mich so ein paar YouTuber besucht und ich kannte die gar nicht und so, weil irgendwie Fotoapparat und Malwanne bei ihm vorbeigekommen und um ihn einfach mal irgendwie zu treffen und er kannte die nicht, weil er sich mit YouTube überhaupt nicht auskannte, war einfach nur auf dieser Plattform und er war eigentlich so völlig so naiv, cool, einfach jemand, der einfach sich hingesetzt hat, ohne Ambition damit Geld zu verdienen. Einfach gesagt, also ich baue jetzt eine Mauer und filme das. So wie YouTube wie früher war, hat sich nicht interessiert, was andere für ihn denken, hat sich nicht interessiert, was für Beef es gibt, hat sich mit YouTube überhaupt nicht beschäftigt. Eigentlich so sozusagen die Essenz von YouTube. Und ich glaube, das fanden auch Leute wie Marie und so weiter an ihm da ganz toll. Und deswegen wurde er krass gelobt, ist ja auch das Aushängeschild von Funk gewesen lange Zeit. Und jetzt scheint sich das anscheinend so ein bisschen geändert zu haben, so wie du das jetzt gerade beschreibst, was Flo da erzählt hat. Wie gesagt, ich kann auch nur sagen, was mir andere Leute erzählen. Ich gucke es, wie gesagt, aber nicht. Mir ist dadurch eine andere Sache aufgefallen. Aha. Und zwar durch eine Instagrammerin, die so ein bisschen das Projekt kopiert hat, was ich mit dem WDR gemacht habe, nämlich zu gucken, ob man sich einfach Fake-Follower auf Instagram kaufen kann und damit Dienstleistungen von Firmen sozusagen sich anholen kann. Die Art und Weise, wie sie das gemacht hat, fand ich auch nicht so gut. War relativ. Wie heißt die denn? Das möchte ich jetzt nicht sagen, weil genau darum geht's. Okay. Die war generell, fand ich, also wirklich sehr, sehr unsympathisch in der Art und Weise, wie sie das gemacht hat. Wirkte irgendwie sehr, sehr seltsam und sie hat es auch nicht, glaube ich, so gut aufgeklärt, dass sie zum Beispiel dann, so wie wir es beim WDR gemacht haben, eben nichts von den Unternehmen annimmt und hier niemanden betrügt und so weiter. Mhm. Ich glaube, dass Finn Kliemann das gesehen hat oder irgendwie war das auf jeden Fall genau zeitgleich zu diesem Punkt. Und der hat einfach in seiner Instagram-Story seine Zuschauer aufgefordert, dahin zu gehen und die zu haten. So, er hat ihren Namen genannt, hat gesagt, ich nominiere die als unsympathischste Person des Monats und geht doch mal hin und sagt ihr das. Und daraufhin hat die halt eine Hate-Welle abbekommen, lauter Kommentare, die sie beleidigt haben, Direktmessages von halt irgendwelchen kleinen Kids, die sich halt da angestachelt gefühlt haben, halt auch, ne, auch mehr als so, hey, du bist nicht so nett, sondern halt auch wirklich persönlicher zu werden. Und ich kenne die nicht. Ich kannte die nur durch diese Aktion. Das hat mir auch ein Zuschauer geschickt, der, glaube ich, auch die Aktion nur mitbekommen hat durch Finn Kliemann. Die macht so Mama-Content sonst, also kenne ich überhaupt nicht. Sie wirkt, ich kenne sie nicht, ich habe mir nur diesen Part angeguckt über Instagram-Ding. Sie wirkte für mich auch nicht wie die sympathischste Person der Welt, auf die Art und Weise, wie sie das präsentiert hat. Aber das ist ja kein Grund, also generell ist das überhaupt kein Grund, deine Armee aus kleinen Kids auf jemanden loszuschicken und zu sagen, yo, geh die mal beleidigen. Und das von jemandem wie Finn, von dem ich das überhaupt nicht gedacht hätte, jemand, der sich mit YouTube ja überhaupt nicht auseinandergesetzt hat und jetzt sagt er so, das ist für mich die unsympathischste Influencerin des Monats oder sowas. Ja. Also er hat das nicht korrigiert, sondern ich habe die Story von ihm geguckt, auf die sich das bezogen hat und die hat wirklich aufgehört an dem Punkt, so vielleicht hat er das abends dann, nachdem ich das gesehen habe, irgendwann nochmal geändert, aber es hörte wirklich auf mit, hey, übrigens, wenn ihr mal jemand richtig unsympathisches sehen wollt, so hier ist diese unsympathische Influencerin des Monats, geht da doch mal hin und sagt er das. So, und ich so, hey, was ist denn falsch mit dir? Du schickst doch nicht deine Community los und lässt sie irgendjemanden beleidigen. Ich würde ja jetzt nicht mal sagen, so geht zu Leon Mascher und beleidigt den. Das ist ja also generell nicht. Ich würde das zu niemandem sagen. Mach das nicht. Geht nicht einfach irgendwo hin und beleidigt Leute. Nee, so richtig loslegen. Also was ich immer wieder beobachte, ist auf Twitter dieses Ding, da wollten wir, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle drüber sprechen, dass große Influencer, und da rede ich jetzt nicht mal nur von YouTubern oder Instagrammern, sondern so auch Leuten wie Bushido zum Beispiel, der ja mittlerweile sogar als Spießer Bushido beleidigt wird überall, der die Plattform nutzt hauptsächlich, um sich über Internetanschlüsse oder die Deutsche Post oder alle Firmen, die ihn unrecht behandeln, irgendwie auslassen. Und ich kenne dieses Gefühl auch, zu denken so, boah, alter Schwede, was ist denn mit Vodafone schon wieder los? Aber ich finde, das ist nochmal ein anderes Level. Also zu sagen so, ey, Vodafone, weil ganz viele Unternehmen ja tatsächlich, also ich habe das selber schon gemacht. Zweimal. Ja, einmal bei 1&1 und einmal bei Germanwings, dass ich auf Twitter die erreicht habe, aber wirklich, weil die halt auf Twitter den schnellsten Customer Support haben. Also ich war noch nicht gestrandet an einem Flughafen und da war kein Mitarbeiter von Eurowings. Und ich habe versucht, die anzurufen, ich habe versucht, den E-Mail zu schicken. Auf die E-Mail kam eine automated reply zurück. Es tut uns leid, es kann sein, dass die Antwort bis zu einer Woche dauert. Ich stand da mit 200 Passagieren an diesem Flugzeug. Keiner wusste, was wir machen sollen. Das war alles outgesourced an irgendein anderes Unternehmen. Und die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, dieses Unternehmen zu kontaktieren, und die haben wirklich innerhalb von 3 Sekunden geantwortet, war über Twitter. Und deswegen ist es halt so, okay, ich kann es verstehen, ich würde es auch sonst nie machen, weil ich finde es auch irgendwie blöd. Aber gleichzeitig, wenn ihr Scheiße baut als Unternehmen und dann vor Ort niemanden habt und keine anderen Möglichkeiten mehr bietet, ich meine, sorry, von Germanwings arbeitet niemand mehr an diesem Flughafen. Das ist alles outgesourced an irgendwelche anderen Mitarbeiter. Muss ich halt auf Twitter gehen. Das kann ich noch nachvollziehen, aber wenn jetzt ein Bushido schreibt, Vodafone, ihr Hurensöhne, kein Internet bei mir, ja, dafür ficke ich euch. Das ist jetzt unbedingt nicht unbedingt ein Fall, wo man ein Problem lösen will. Ja. Da geht's das ist mehr so, ich will vielleicht auch kostenlosen Internet. Der eigenen Zielgruppe, beziehungsweise der eigenen, und da ist ja auch nicht so, dass dann an Vodafone hilft oder BVG hilft geschrieben wird, sondern da wird dann Punkt BVG oder Punkt Vodafone, damit es dann gesamte Followerschaft auch sieht. Ja, okay, den Punkt davor ist natürlich auch nochmal anders. Dass das alles Arschlöcher sind und dass man die dann im Grunde durchbeleidigen will. Und einige schreiben ja wirklich nur noch dazu, geht bloß niemals zu Vodafone, hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen. Ich weiß, dass die Grenzen sind da ja auch fließend. Ich finde aber, das ist ein Unternehmen, das ist also in den meisten Fällen ja eine große Aktiengesellschaft, wo da sitzt dann vielleicht irgendein Social-Media-Praktikant, der sich damit rumschlagen muss, aber anderes, das greift ihn ja nicht persönlich an. Genau. In dem Fall ging es um eine kleine oder mittelgroße Influencer-Mama, die da einfach von irgendeiner Community, aus dem Nichts, die kennt ihr nicht persönlich, weiß nicht, wo das herkommt, einfach beleidigt wird von irgendwelchen Kids. So. Ja, warum? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Vor allen Dingen, wie gesagt, von Finn. Aber wie gesagt, was man so hört, so wie er sich so auf seinem Kanal auch verhält. Hat er sich verändert? Keine Ahnung, ob er sich verändert hat oder ob, also ich habe mehrfach irgendwie gehört, dass er so wirkt, als hätte er ADHS. Wenn man so seine Videos so sieht, wie er so dann auch sie schneidet und wie er sich, welche Aufmerksamkeitsspanne er auch hat, mag das ja sein. Und vielleicht rastet er dann auch schneller mal aus oder wird dann schneller wütend. Aber das ist jetzt gerade Ferndiagnose. Ich habe mich damit leider gar nicht auseinandergesetzt. Und er und seine Videos sind mir weitestgehend egal. Deswegen, können wir da nur sagen. Die Lester-Schwestern haben dich hiermit abgemahnt. Passiert das noch mal, dann laden wir dich in den Podcast ein. Und dann musst du dich hier vor dem Tribunal musst du dich verantworten. So, jetzt Robin, kommen wir. Es ist Zeit für eine kleine Lesestunde. Denn ich möchte kurz eine Brücke schlagen. Finn Kliemann war neulich bei einem Format, was mittlerweile auch eingestellt ist, nämlich Bongo Boulevard. Und da ist die Moderatorin Marie Meinberg. Mhm. Eigentlich ja mal Marti Fischer, aber das hat nur zwei Folgen gehalten. und Ja, Marie hat ein Buch rausgebracht. Und ich frage so, möchtest du lieber aus dem Slimani-Prinzip eine Lebensweisheit oder aus der Meinberg-Bibel? Ich weiß ja nicht, ob in Maries Buch wirklich Lebensweisheiten drinstehen. Das sind eher längere Geschichten. Ich glaube, ja, da sind längere Geschichten, sind aber auch so kurze Sprüche. Lies mir doch mal einen kurzen Spruch vor. Ich möchte dir einen kurzen Spruch vorlesen. Weil die Männer ja den Frauen zuhören, warum also nicht ein bisschen sexuelle Aufmerksamkeit für ein bisschen Zuhörzeit? Ich liege hier im Bett neben dir und mir wird schlecht, wie krank wir sind. Ich schmeiße dich raus aus mir, aus meinem Bett, meinem Leben, schreibe diese Zeilen, gehe zum nächsten Poetry Slam und trage sie dort vor. Damit, mit dieser Weisheit möchte ich euch... Ich finde, ich schmeiße dich raus aus mir und aus meinem Zimmer. Das ist schon ja. Schön geschrieben. Ja, hier da ein kleiner, ne, für einen Lesetipp für alle, die sich da diesbezüglich berieseln lassen wollen. Das Buch heißt Sei du selbst, alles andere wirst du eh verkacken. Was haben wir als nächstes Thema? Wir haben jemanden, der augenscheinlich auch verkackt hat, nämlich Flying Uwe. Der hat einen Film veröffentlicht. Einen 360-Grad-Film, weil Valhalla 360 kurz, Grad heißt der. Ich möchte zu Flying Uwe kurz meine Lieblingsstory erzählen. Auf dem Webvideopreis 2015, wo ich und Fabian und ich, ausgezeichnet wurden für Sie keinen, da war Flying Uwe, kennst du die Geschichte? Nee. Nee, also es gab so Presenter für die Preise. Achso, ich war da, also ja. Dass er rauskam und genau, lass mich kurz erzählen. Es war so, es gab Presenter, unter anderem waren Phil Laude und Otto da, die haben einen Preis ich weiß gar nicht, wer es für Journalismus gemacht hatte, oder für Gaming waren es die Pete's Meat Jungs zum Beispiel, Sophia Tomalla war da und ich glaube, für einen Preis kam der Typ raus, der den Sieger angekündigt hat, ich glaube, es war Sport. Mhm. Und dann kam Flying Uwe mit dem Umschlag, wo der Gewinner drin stand, machte einen Salto, kickte, glaube ich, so ein paar Betonplatte durch und ist wieder gegangen, ja. Hat den da gelassen, den Umschlag, und war weg. Und alle dachten, was zur Hölle war das jetzt? Ja. So, also er hat nichts gesagt, er hat nicht mal jemanden präsentiert, er hat einfach nur diese Platte kaputt gehauen und ist wieder gegangen. Das war das, was er am besten kann. Das ist meine Geschichte zu Flying Uwe. Mehr habe ich aber mit dem auch noch nicht, nicht genau. gemacht. Und der Skandal, der jetzt entstanden ist, was heißt Skandal? Also die haben einen 360-Grad-Film produziert, mit ihm als Darsteller auf seinem Kanal veröffentlicht. Er hat auch das Projekt von Anfang an mit begleitet, also es ist auch, würde ich sagen, mit seinem Film, gemeinsam mit einem Kollegen, mit dem er wohl schon öfter zusammengearbeitet hat, der also wirklich ein renommierter, würde ich sagen, Regisseur ist, der viel in der Werbung arbeitet und so weiter, also wirklich auch bekannte Projekte schon umgesetzt hat mit bekannten Marken. Und der hat zusammen mit ihm halt diesen 360-Grad-Film gedreht und auch über Crowdfunding von seinen Zuschauern dafür Geld eingenommen. Und zwar fast 17.000 Euro. Dazu dann auch noch vom Medienboard, das sind die für Berlin-Brandenburg die Filmförderung machen, 50.000 Euro an Fördergeldern, aus öffentlichen Geldern dazu bekommen. Das heißt, mindestens 66.000, 67.000 Euro. Es sprang irgendwo ein bisschen mal die Zahl 90.000 Euro auch im Raum. Wir wissen aber nicht genau, wo die herkommt. Genau, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Aber so in dem Rahmen wird es ungefähr sein. Und von diesen irgendwo zwischen 67.000 bis 90.000 Euro wurde jetzt ein Film veröffentlicht, der, ich würde sagen, in seiner Gesamtlänge eigentlich 4 Minuten lang ist. Das Video ist 6 Minuten lang, aber es hat irgendwie 2 Minuten Credits am Anfang und am Ende. Ja. Deswegen ist es eigentlich nur so 4 Minuten lang. Und das ist also von der Story würde ich sagen, Story ist nicht existent. Es ist einfach nur eine Geschichte, wie Leute sich prügeln. Also am Ende stellt sich heraus, es ist irgendwie ein Game, VR-Game der Zukunft ist, genau. Oder so. Sorry, dass wir euch jetzt gespoilert haben, aber wir haben euch nicht wirklich gespoilert. Passiert nichts. Ich glaube, ihr solltet in diesem das Film gucken. Das Ding ist nur, das wird jetzt mega zerrissen, und man sagt, ey, die haben ja irgendwie hier 90.000 Euro oder was auch immer verbrannt. Und was man mit 90.000 Euro alles hätte machen können, man hätte davon kranke Kinder ernähren können, oder was hätte ich mit dem Geld gemacht? Ich hätte einen viel besseren Film gedreht. Muss natürlich gerade sagen, auch, das muss man auch dazu sagen, gerade seine eigene Community auch. Ne? Also die dann auch zur Kasse gebeten wurden, die sind jetzt natürlich enttäuscht. Wahrscheinlich, weil sie sich ein bisschen zu viel darunter gedacht haben. Aber auch, ich habe so wie ein Video gesehen, wo einer aus seiner Community so ein paar Sachen von ihm zusammengestellt hat, was Flying Uwe immer wieder im Vorfeld versprochen hat. Und sagte dann, da sitzen die Macher der Effekte von The Walking Dead dran. Ja, ja. Und natürlich ist das eine Behauptung, die erstmal eine Vorfreude auslöst, klar, die dieser Film dann am Ende dann auch erfüllen muss. Ja, was man sagen muss, da sitzt eine Special Effects Firma dran, deren Mutterkonzern in Hollywood unter anderem für Teile der Effekte von Dingen, die man mal bei Walking Dead gesehen hat, ja, verantwortet. So funktioniert es bei... Es war, glaube ich, sogar The Fear of Walking Dead. Ja, The Fear of Walking Dead, gar nicht The Walking Dead. Aber so funktioniert das ja bei VFX. Also es gibt ja nicht jemand hin und macht irgendwie eine 45-Minuten-Serie oder einen 90-Minuten-Film, ja, und sagt dann, so, könnt ihr jetzt bitte alle VFX von diesem Film machen, danke, ciao. Ja. Sondern ganz viele einzelne Teile werden in unterschiedliche Studios rausgesourced. Das ist halt wirklich so was bei Spider-Man oder sowas. Da gibt es eine Firma, die ist nur dafür zuständig, dass seine Haare richtig im Wind wehen, wenn er an einem Haus entlang schwingt. Da ist eine Firma, die ist nur für den CGI-Suit zuständig. Ist eine Firma, die ist nur für diese einen Frame zuständig, wo in Slow Motion eine Kugel durchs Bild fliegt. Und das musst du schön animieren können. Da gibt es jemanden, der hat sich darauf spezialisiert. Und das heißt, jemand einfach zu sagen, die haben die Effekte von Walking Dead gemacht, ist halt einfach falsch. Es ist halt nicht die beste Kommunikation, wenn man am Ende dann vermeiden möchte, dass die Zuschauer mit Erwartungen an ein Projekt dran gehen, weil du sagtest ja, also ich finde es halt grauenerregend, ich hasse aber auch diesen Ansatz, alles in 360 Grad machen zu müssen. Du sagtest ja, eigentlich ist es ja richtig zu sagen, man probiert mal was Innovatives. Das kann man ihm ja gar nicht vorwerfen, wobei die Idee jetzt nicht von Flying Uwe, sondern von Christian Rau, dem Regisseur, kam. Aber 360-Grad-Filme sind einfach Bullshit. Lass die Finger davon. Also ich habe ein Gegenargument. Mein Gegenargument ist, also ich glaube, woran dieses Ding am meisten leidet, sind nicht die Effekte, sondern es ist die völlig nicht existente Story und generell sozusagen, wie das Ding aufgemacht ist. Du hast halt, also eigentlich ein Actionfilm. Actionfilm funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut in VR. Kein Film, in 360 Grad. Also ich finde, du kannst schon coole Sachen mit 360 Grad mal ausprobieren, Dinge versuchen. Ich glaube, wenn man sich, also stell dir mal vor, dieses Budget hätte jemandem wie Freddy W. oder Call of Digital zur Verfügung gestanden. Und die hätten einen ihrer Filme in 360 Grad umsetzen können. Ja. Ich glaube, die hätten sich innovative Sachen ausgedacht, die hätten eine coole Story gehabt, die Sinn macht, die zusammenhängend ist und wo man auch auf so klassische Filme-Sachen achtet, die hier nicht beachtet werden. Du hast so ein bisschen das Problem, es finden zum Beispiel Kämpfe zwischen unterschiedlichen Leuten gleichzeitig statt, aber halt nicht gleichzeitig vor dir, sondern hinter dir und vor dir und neben dir und über dir und unter dir. Was man mal sagen muss, es ist Valhalla 360, heißt das Ding, spielt am Anfang, hast du das Gefühl, da sind Wikinger, die dann aus einer Schlacht gerade hervortreten, dann lösen sie sich auf, das Bild verschmilzt, wandert dann in irgendeine Welt, die am ehesten an so eine Höhle oder so an eine Marslandschaft, nicht Mars, sondern eher so eine Höhlenlandschaft erinnert, die wirklich, wirklich schlecht animiert ist, wo du dann halt auch diese Greenscreen-Kompositionen dann siehst, was sie da dann probieren, in diesen Arealen passieren dann Kämpfe. Und was sie da probieren, ist halt, weil du in 360-Grad-Filmen ja nicht schneiden kannst, das auf andere Art zu lösen. Und das machen sie nicht schlecht. Das heißt, ziemlich gut, die Charaktere, die dazukommen, treten immer zum Beispiel aus dem Hintergrund hervor. Das ist zwar absurd, weil das in einer Szene zum Beispiel dazu führt, dass zwei Charaktere hinter einer Säule hervorkommen. Mhm. Ne, wer wartet hinter so einer Säule, bis dann sein Cue kommt? Das ist totaler Quatsch, wirkt wie in einem schlechten Theater. Aber sie machen dann auch so Teleportationseffekte in den Kämpfen, die dann, damit sie diese Kämpfe nicht am Stück durchchoreografieren müssen, einfach dazu führen, dass du oder dafür sorgen, dass sie nicht schneiden oder diese Schnitte irgendwie verstecken können. Das ist nicht schlecht gedacht, aber sieht trotzdem noch kacke aus. Ja, also ich finde, die Kämpfe sind tatsächlich ganz, ganz cool gemacht. Also sie sehen auch teilweise, sieht das eigentlich auch ganz, ganz gut aus für die Möglichkeiten, die du jetzt vielleicht in Deutschland hast. Das ist jetzt kein Jackie Chan oder Hollywood-mäßige The Raid oder was auch immer Sachen, die du da erwarten kannst. Aber es sieht schon ganz gut aus und mit so einer Mischung aus Slow Motion und so, die dann immer wieder im richtigen Moment eingesetzt wird. Für mich ist halt eher so das Problem, ich glaube, die Leute hacken vor allem drauf drum, weil die Story halt völlig scheiße ist und da man sich halt echt fragt, das ist ja wirklich ein renommierter Regisseur, was hat der sich gedacht? Da ist ja null Story dahinter. Die haben einfach nur, also eigentlich hättest du das einfach nur als Action-Ding machen können, du hättest das auch irgendwie als VR-Game verkaufen können oder was auch immer. Das Ding ist für mich, ich liebe VR, ich liebe VR-Spiele. Ich habe hier in Berlin gibt es von Exit, das ist so ein Escape Room-Ding, gibt es so ein VR-Escape-Game, was du spielen kannst. Haben wir auch mal bei Nerdscope, unserer Gaming-Sendung, getestet und ich war mega begeistert. Ich glaube, du kannst mit VR noch richtig geile Sachen machen. Ich glaube an die Zukunft von diesem Format für interaktive Inhalte. Eben interaktiv. Was aber nicht funktioniert, ist ein Film, der versucht, irgendeinen emotionalen Aspekt rüberzubringen, weil das Problem ist halt auch, du kannst ja nicht näher rangehen, sondern du bist immer nur fest in der Mitte und die Schauspieler sind halt teilweise 6 Meter entfernt von dir. Das heißt, du kannst auch ihre Gesichter nicht sehen, du kannst die Mimik nicht sehen, du hast das Problem, dass diese ja sehr fischeigen Linsen, weil du ja 360 Grad, deswegen ist das ganze Bild komisch gekrümmt, die sorgen dafür, dass das Bild halt auch nicht so clean ist, dass du wahrscheinlich auch mit Effekten gar nicht so viel machen kannst. Du hast immer wieder das Gefühl, dass du was verpasst, weil Leute miteinander sprechen, die dir im 180-Grad-Winkel entgegengesetzt zustehen, was dann von diesen 360, was halt auch von diesen Greenscreen-Drehs herrührt, ist, dass der Ton in diesem Studio einfach so schlecht ist, dass es immer wieder so klingt, als stehen die einfach in so einem Greenscreen-Studio oder im, du hast schon gesagt, hier im Berliner Dungeon, als wäre da der Ton aufgenommen. Und das sind alles so Sachen, ne, man mag sagen, vielleicht so waren die Anfänge von allen Sachen und vielleicht wird das mal besser, aber ich muss ganz offen gestehen, ich hatte vor 2 Jahren, hatte Hand of Blood bei Salzsturm der Gefühle auch schon eine 360-Grad-Folge gemacht. Und da dachte ich auch so, puh, nee, lass mal. Das haben mehrere Leute gesagt und er hat auch gesagt, wir wollten es mal probieren. Das finde ich halt das Coole. Ich finde es gut, dass es mal probiert wurde. Aber es ist halt trotzdem scheiße. Natürlich ist das scheiße, aber ich verstehe, also es ist nicht gut und natürlich ist das Argument, ey, mit den 90.000 hättest du was Besseres machen können. Aber was man dazu sagen muss, ist die Medienbordförderung zum Beispiel, die 50.000 Euro davon ausmacht. Die gab es dafür, dass sie was Innovatives ausprobieren. Das ist das, was Filmförderung macht. Die fordern innovative Projekte. Die sind auch, also es gibt auch unterschiedliche Kategorien der Förderung und sie sind halt in der Kategorie VR und interaktive Inhalte und so weiter gefördert worden. Das ist auch an andere interaktive VR-Projekte ist das Geld gegangen. Klar, hätte man sagen können, gut, es gibt vielleicht andere VR-Projekte, die besser sind, die das Geld mehr verdient hätten. Aber so funktioniert die Filmförderung halt. Du bewirbst dich da, die wählen dich anhand von irgendwelchen Kriterien aus. Und ja, dann ist halt dieses Mal ein Projekt rumgekommen, wo wir als Zuschauer jetzt am Ende sagen, ja, ist scheiße, aber ich glaube, dass sozusagen der Regisseur und auch vielleicht andere Filmemacher viel davon lernen können, was du eben nicht machen solltest, dass du vielleicht auch einfach keinen VR-Film machen solltest. Ich glaube, VR würde funktionieren. Ich glaube, das 360 Grad ist das Problem. Also du kannst ja auch VR machen, aber ohne, dass es 360 Grad unbedingt ist. Dann schränkst du halt irgendwie ein bisschen die Bewegung ein oder was auch immer oder gibst den Leuten eine Sichtweise vor und du bist trotzdem im Geschehen irgendwie eingebettet und kannst dich immer noch so ein bisschen rumbewegen, so wie das ja bei Videospielen auch ganz oft ist. Also ich finde es bei weitem nicht so schlimm. Ich finde es nicht fair, dass er dafür so auf den Sack kriegt. Was ich verstehen kann, und das finde ich ist meiner Meinung nach der einzig valide Kritikpunkt, abseits davon, dass die Story so unglaublich scheiße ist und damit hätte man auf jeden Fall mehr machen können, ist der Punkt, dass sie es halt mit Crowdfunding finanziert haben und den Zuschauern falsche Vorstellungen gemacht haben von dem, was sie für ihr Geld bekommen und dass Flying Uwe sogar in einem Video sagt, die Zuschauer fragen mich, ob ich da selber Geld investieren will und ich sage, nö. Also, hallo. So läuft das nicht. So läuft das nicht. Glaubst du, dass Will Smith in den Film, in dem er Schauspieler ist, auch Geld investiert? Nö, macht er nicht. Aber bitte, meine Zuschauer, investiert jetzt alle Geld da drin. Aber es machen einige Schauspieler Ne, es gibt ja das Leute, stimmt, die Gagen, auf Gagen verzichten. Natürlich die großen Schauspieler. Und es gibt auch Leute wie, ich weiß jetzt nicht, Ryan Reynolds jetzt vielleicht nicht, aber so Leute, die zum Beispiel auch so wirklich so involviert sind, wie in so einem Projekt wie Deadpool, das ist ja wirklich mit Ryan Reynolds extrem verknüpft, die sich über Jahre dafür einsetzen. Und da gibt es Geschichten, ich glaube jetzt bei Deadpool nicht unbedingt, aber es gibt Geschichten von Leuten, die, um eine Filmfinanzierung zu sichern, ihr eigenes Haus gepfändet haben und so weiter, weil sie auch als Schauspieler so involviert in diesem Projekt waren und das unbedingt machen wollten und dann hinterher damit einen Oscar gewonnen haben und was auch immer. Ich kann das auch, also ich habe ja selber auch schon überlegt, ob ich so ein Projekt mal starte, weil ich ja auch gerne Filme machen würde und auch überlegt habe, alleine kann ich es nicht stemmen und ich werde keine Medienförderung bekommen, weil ich aber auch sowas nicht probieren würde, weil ich halt nicht sage, ich will einen VR-Film machen. Mein großes Problem ist da, oder ich sage erstmal die eine Sache noch, führe ich noch zu Ende, weil ich halt glaube nicht, dass er falsche Versprechungen gemacht hat, sondern ich glaube eher, die Community hat sich darunter was Falsches vorgestellt. Kann auch sein. Das ist halt auch das Problem. Sie haben, glaube ich, das, was sie jetzt bekommen, haben sie schon kommuniziert. Nur der Look und auch das, was jetzt sie bekommen, das sind halt die Limitationen von 360-Grad-Film und VR. Das hat aber keiner gewusst von den Leuten. Wahrscheinlich hätte ich auch vorher gedacht, klingt nicht schlecht, gebe ich vielleicht einen Euro. Aber die Erfahrung zeigt halt einfach, dass es nicht funktioniert. Aber was ich noch mal eigentlich sagen wollte, warum ich das selber nicht probieren würde, ist einfach, ich glaube, gerade im deutschen Kino, ich gehe ja jede Woche 2 bis 3 Mal ins Kino und schreibe ja immer noch Filmkritiken und mache mit Robert so ein Filmformat und setze mich deswegen sehr damit auseinander und habe immer wieder das Gefühl, dass das Film, das Filme, das Filmsein fast schon verlernt haben. Wenn ich so ein großes Ding wie Black Panther sehe, der als Film für mich fast nicht funktioniert, weil diese Dinge einfach nur noch überladen sind. Hier noch ein Effekt, da noch eine Nebenstory, hier noch auf jeden Fall einen Witz rein, der überhaupt nicht dazu passt. Jetzt muss da noch aber die Verbindung zu den alten, neuen und den vorherigen Marvel-Filmen rein. Jetzt kommt noch ein Nashorn. Dann noch drei Szenen nach den Credits, sodass das Ganze. Der ganze Film geht 2,5 Stunden mittlerweile zum Teil und du hast nicht das Gefühl, dass da jetzt ein kohärentes Drehbuch dem vorangegangen ist, sodass ich irgendwie wieder, gerade auch bei Actionfilmen, da habe ich ja sogar mal ein Video dazu gemacht, da gibt es in Deutschland fast nichts, was irgendwie, ne, wo man sagen könnte, hier, da hat sich mal einer hingesetzt und sowas wie The Raid probiert. Da muss halt erst ein Regisseur aus England, nämlich Gareth Edwards, muss nach Indonesien gehen und da sowas wie The Raid für günstigere Kosten irgendwie produzieren, um da den Actionfilm zu revolutionieren. Also das Problem haben die ja überall. Es ist ja nicht nur in Deutschland. Aber mit dem Geld würde ich doch erstmal versuchen, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, was in Deutschland musst du gar nichts machen, überhaupt nichts machen, um zu sagen, ich mache den ersten YouTuber-Film, der alle anderen wegwischt. Was hast du denn da? Du hast Kartoffelsalat, urk. Du hast die Lochis, urk. Du hast eben jetzt Valhalla als Kurzfilmprojekt. Und Heilstätten. Das Heilstätten ist jetzt nicht wirklich, sondern es hat Influencer mit drin oder ja, ich darf dieses Wort nicht immer benutzen, es tut mir leid, aber es gibt ja im Grunde, du musst nicht mal einen Aufwand betreiben. Du musst nur einen halbwegs brauchbaren Film abliefern und bist damit schon um 2000% besser als alles, was existiert. So, und da verstehe ich nicht, warum man mit 90.000 Euro nicht sagt, ich caste mir 2, 3 gute Schauspieler zusammen, verzichte vielleicht in der Rolle von Flying Uwe, weil die 3 Sätze, die er in Valhalla sagt, sind so schlecht geschauspielert. Also du merkst schon, dass keine Stimmfärbung da ist, was bei Schauspielern, die keine Erfahrung haben, immer das Problem ist. Ich glaube, er wurde jetzt auch nicht unbedingt wegen seiner Schauspielkunsten gecastet. Sondern wegen der Flickflacks. Ja. Aber dann hätte er sich doch in einem Actionfilm, hätte er sich doch auch darauf zum Beispiel als Bösewicht, als stummer Bösewicht aus Russland hätten sie ihn casten können, was auch immer. Dann wäre er in seinem Film gewesen, hätte damit vielleicht aufs Drehbuch achten können und schon wär das cool gewesen. Aber stattdessen wird sowas probiert. Ich will auf gar keinen Fall derjenige sein, der sagt, Innovation ist schlecht oder probiert nicht auch neue Dinge aus. Aber trotzdem finde ich auch, dass 360 Grad und VR die falsche Richtung sind, in die man geht, um zu sagen, da wollen wir das Kino hin entwickeln. Weil ich glaube aber, das war nicht ihre Ambition. Ich glaube nicht, dass irgendjemand gesagt hat, so Flying Uwe, so, ich will die Zukunft des Kinos erfinden. Ich glaube, die haben eher gesagt, so, ich will ein geiles Action-Ding machen. Ich glaube, Christian Rau hat es dem Medienboard aber so verkauft, weil sonst hätten sie auf gar keinen Fall so eine Innovationsförderung bekommen. Ja, ich glaube, es geht einfach da, ich glaube, bei dieser Förderung geht es eher darum, zu sagen, so, ey, es ist innovativ und wir würden gerne was ausprobieren. Und da geht es nicht darum, dass du jetzt sagst, ey, alle Filme in Zukunft werden auch VR-Filme sein, sondern eher so, ja, wir haben eine Idee. Und das ist ja die Intention so einer Förderung. Das Medienboard sagt ja nicht, oh, das ist eine neue Idee, die fördern wir einfach mal so. Ja, es geht eine Mischung. Also es geht um den Effekt auf den Standort Berlin. Also dadurch, dass sie das in Berlin gedreht haben und so weiter, ist ja vor allem eine wirtschaftliche Förderung auch. Also du musst halt so einen gewissen Recoupment-Plan haben, wie du denkst, dass du das Geld auch wieder reinholst, weil eigentlich das ist ja nur ein zurückzahlbares Darlehen. Und es geht halt darum, dass du vor allem Arbeitsplätze schaffst. Und wenn diese 90.000 halt ausgegeben wurden an Leute von zum Beispiel Effektstudios, die in Berlin sitzen, ist ja auch so, diese Hollywood-Produktionsfirma sitzt ja in Berlin, dann wird dieses Geld halt wieder in Berliner Kassen gespült und sichert Berliner Arbeitsplätze. Und vor allem darum geht es in der Filmförderung. Ja. Ein anderes Produkt, wenn wir mal weggehen von VR, aber auch zum Thema Gaming wieder noch bleiben. Du hast da ein Gaming-Thema. Genau, es gibt einen Aufreger aus einer Ecke, die ich eher so ein bisschen betreue. Jemand, der mir folgt, der wird sicherlich wissen, dass ich letztes Jahr, da gab es ja die große Lootbox-Debatte und ich hatte ein Video dazu gemacht. Und eigentlich war so die Frage dieses Jahr, haben wir Glück? Driftet es jetzt noch in die Richtung, wo man sagt, okay, die Publisher merken gerade, es gibt einen wahnsinnigen Backlash. Und sie versuchen, sich wieder zu fangen. Oder haben wir eben Pech, und das ist die einhellige Meinung von den meisten gewesen, dass es sich eher in die Richtung entwickelt, wo noch mehr Leute auf diesen Zug aufspringen. Da entwickeln wir uns tatsächlich gerade hin. Also wenn man jetzt 3 Monate nach der großen Debatte oder 4 Monate danach mal so eine Zäsur machen würde und mal gucken würde, was hat sich eigentlich entwickelt, kann man sagen, dass selbst bestehende Produkte, wie zum Beispiel hier Ghost Recon Wildlands und auch das Rainbow Six Siege beide Lootboxen im Nachhinein noch reingepatcht bekommen haben von Ubisoft. Ja. Das heißt, die sind jetzt auch, könnt ihr dafür Geld ausgeben. Ja, und Star Wars Battlefront 2, was in dieser Debatte losgetreten hat. Also richtig gut verkauft. Hat sich gut verkauft, ja. Hat sich richtig, richtig gut verkauft. Und ich glaube, sie haben dann auch nachträglich die Sachen, die sie ja ursprünglich geändert haben, um die Leute wieder ein bisschen zu besänftigen, auch wieder eingeführt. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das habe ich nicht mehr so weit verfolgt. Das ist jetzt auch gar nicht mehr so groß gekocht. Was jetzt aber tatsächlich, ich will gar nicht sagen, groß gekocht ist, weil witzigerweise habe ich da auch nicht so viel von gehört. Ja. Ich glaube, die Leute sind mittlerweile so sehr gewöhnt daran, dass irgendein Bullshit ihnen verkauft wird. Ich glaube, der Titel ist einfach nicht so groß. Nee, Metal Gear Survive ist ein neuer Titel von Konami. Ich weiß nicht, ob ihr die Hintergrundgeschichte kennt. Ich will sie jetzt gar nicht groß aufrollen für all diejenigen, die sich mit Spielen nicht auskennen. Auf jeden Fall ist es ein neues Spiel, das auf einer großen Marke beruht. Und allerdings die ursprünglichen Macher, Hideo Kojima hieß der, der ist nicht mehr dabei, sodass die Fans da vorher sowieso schon gesagt haben, boah, was ohne den, ohne uns, wir sind da raus. Also das Spiel hatte schon einen Shitstorm an der Backe, bevor es überhaupt richtig in Entwicklung war. Ja. Jetzt stellt sich raus, ist auch trotzdem noch extra noch nicht gut. Ja, es ist halt auch kein gutes Spiel. Ja. Also man hört so von Leuten, die sagen, naja, okay, also es ist halt auch nicht schlecht, aber es ist halt lazy, also es sind halt Zombies mit Kristallen, die Story ist hanebüchen, es spielt sich wohl ganz nett, aber es ist wohl auch nichts, wo man sagt, so dafür lasse ich jetzt alles stehen und liegen und battle Omi für 60 Euro an. Aber wenn ihr Omi schon anbettelt, dann sind 60 Euro leider nicht genug. Nee, reicht zumindest nicht. Wenn ihr einen zweiten Speicherstand wollt. Das ist ja bei Spielen normalerweise so, dass du erschossen wirst mit Speicherständen. Nicht so bei Metal Gear Survive. Da kriegst du nämlich nur einen. Wenn du also den kleinen Timmy, deinen Bruder oder die Timmeline, die Schwester, ranlassen willst an Metal Gear Survive, dann kostet das $10. Du musst dir den zweiten Speicherslot kaufen in Metal Gear Survive. Was halt so lustig ist, weil das ist ja also keine Beschränkung in irgendeiner Form, die Sinn macht. Wenn du 100 Speicherstände anbieten willst, dann ist das ist ja softwaretechnisch überhaupt kein Problem. Du kannst es einfach machen. Da gibt ja nichts, was das in irgendeiner Form rechtfertigt, zu sagen, es gibt nur einen. Also es gibt natürlich Entwickler, die sagen so, ey, wir bieten einfach nur drei an oder wir bieten nur einen an, weil wir wollen, genau, dass ich glaube, sowas mit Majora's Mask oder auch Dark Souls hat. Ist halt schwerer dadurch, weil du nicht einfach irgendwie mehrere Speicherstände anlegen kannst, um halt irgendwann mal, falls du dich verskillt hast oder was auch immer, wieder zurückzuspielen. Da gehört es dann zum Teil zum Konzept oder es ist halt einfach. Ne, bei älteren Spielen hattest du das zum Teil auch, aber mittlerweile ist halt einfach klar, du hast mehrere Speicherstände. Oder früher, als die technischen Limitationen ja noch da waren, also wo du auch irgendwie auf SD-Karten noch deine PS2-Spiele gespeichert hast und was auch immer. Ja, okay, dann kann ich es vielleicht noch irgendwie verstehen, dass es da irgendwelche unterschiedlichen Richtungen gibt, aber heutzutage gibt es eigentlich keinen Grund mehr. Und selbst wenn es nur einen gäbe, hört der Spaß da auf, wo jemand 10 Euro dafür haben will. Und ich habe mich wirklich gefragt, ist es jetzt dieser Punkt, wo Konami sich dachte, naja, jetzt haben wir den Shitstorm eh gehabt, da scheißen wir jetzt drauf. Diejenigen, die es jetzt eh noch kaufen, sind so hardcoreige Fans, die schmeißen uns dann auch noch 10 Euro den Rachen. Kauft irgendjemand einen zweiten Speicherstand? Also es ist ja wirklich, also ich glaube, das einzige Szenario, wo du es wirklich brauchst, ist, wenn du denkst so, oh, ich würde gerne noch mal zwischensaven für den Fall, dass ich jetzt irgendwie was falsch gemacht habe. Ja, oder wirklich, dass du dir das, also es wirkt eher so wie so eine Gebrauchtsperre. Also wirkt eher so wie, du leistest dem Nachbarn aus und der möchte dann auch einen zweiten Speicherstand. Ja, wo der Speicherstand wird ja nicht auf der Disk gespeichert. Deswegen ist das ja egal. Ich verstehe es auch nicht. Es ist eher so, $10 Euro extra, wenn zwei Leute im gleichen Haus das Spiel spielen wollen. Aber das verstehe ich dann noch weniger, weil dann befindet sich das Spiel ja schon im Haus. Ja. Ne? Und also Familien. Also egal, wie man drüber nachdenkt, es macht keinen Sinn. Familie Müller hat drei Söhne und es ist ja nun selten der Fall, dass sich alle drei dann Metal Gear Survive holen. Ja. Gut, es ist ein Koop-Spiel, aber wenn dann alle drei, nehmen wir den für den Fall, alle drei haben eine Metal Gear, weil sie einen Koop-Modus spielen möchten, dann macht doch ein zweiter Speicherstand noch weniger Sinn. Also dann würde es ja wirklich bedeuten, sie haben alle drei auch noch Schwestern. Und die spielen gerne Metal Gear Survive. Für diesen Fall hat Konami dann die Speicherstände zum Kauf angeboten. Ich glaube, diese ganze Situation ist halt eher die, dass sie halt gesagt haben so, Leute, wir brauchen DLCs. Was ist denn eine Sache, die wir rausschneiden können, ohne dass es das Spiel zu sehr beeinträchtigt? Da meinen sie so, boah, also Features können wir eigentlich nicht rausschneiden. Wir haben auch keine Charaktere, die man irgendwie noch hinzufügen kann. Boah, was, lass mal ins Menü gehen und gucken, was wir da haben. Grafikeinstellungen, nee, das macht keinen Sinn. Credits, okay, die liest sich eh keiner durch. Speicherstand. Ey, das ist doch die Mega Idee. Gut. Lass sie doch einfach rausnehmen. Ja. Oder jedes Mal beim Laden muss man bezahlen. Das wäre auch eine tolle Sache. Das kann ja der nächste Schritt dann sein. Aber ich glaube, das ist der Grund auch, warum es nicht so hochgekocht ist, weil es eben kein essentieller, bei Battlefield 2 war es ja wirklich essentiell Teil des Levelprozesses. Und als die Macher da eingegriffen haben, da ist der Shitstorm wirklich an die Öffentlichkeit geraten. Ne? Du hattest ja immer wieder auch kleinere Shitstürme, die, ich hatte in meinem Video zum Beispiel einen Fall vorgestellt bei Deus Ex Human, nicht Human Revolution, sondern Mankind Divided, der zweite Teil, wo sie so einen, Pre-Order-Kampagne, wo du das Spiel aber so Crowdfunding-mäßig vorfinanzieren solltest. Und wenn genug Leute das Spiel vorbestellt haben, dann kommt es 2 Tage früher raus. Ja, ja, so abstruse Dinger. Ne? Und da gab es auch einen Shitstorm, aber der ist nicht durch alle Medien gegangen. Das ist jetzt erst bei Battlefield passiert, weil da wirklich Dinge Battlefront, die beschnitten wurden. Und wahrscheinlich hat man deswegen nicht von Metal Gear Survive gehört. Ja. Wir haben aber gedacht, wir lassen es nicht einfach unter den Tisch fallen. Ja. Wollen wir beim Spielethema noch drin bleiben oder kommen wir noch zu was anderem? Also wir haben jetzt noch 2 Themen auf der Liste. Ich glaube, das eine sprengt so ein bisschen den Rahmen. Ich hätte noch eine Sache, über die ich mich aufgeregt habe. Dann lassen wir das Sprengthema weg. Das können wir aber nächstes Mal noch besprechen. Ja, wir wollten nämlich über Trump und die Waffen sprechen. Der hat nämlich dann auch festgestellt, Waffen, die gehören nicht verboten, aber Videospiele, die sind schuld und die müssen an den Ich meine, wir können ja kurz drüber reden, wir haben jetzt schon angefangen. Eigentlich ist das Thema gar nicht so breit, wie man vielleicht denkt. Ich dachte, wir schweifen dann vielleicht aus und reden generell über Trump und Waffen. Und dann mehrere Leute haben schon gesagt, lass uns was zu Trump sagen, aber in dem Fall war die Verbindung jetzt ist es ganz gut. Ihr habt ja wahrscheinlich, jeder hat mitbekommen von dem schrecklichen Massaker, das jetzt zuletzt die Medien wieder beherrscht hat. Ja, und welches denn? Es gibt ja so viele, dass er das Tragische. Das ist ja wirklich, jede Woche ist ein anderes Shooting. Aber jetzt das letzte. Das letzte existierende, zu dem Zeitpunkt, als dieser Podcast aufgenommen ist, das letzte aktuelle Shooting. Ja, und dann wird heute einer erschossen und dann ist plötzlich alles. Das ist nicht mehr aktuell. Aber wir sollten darüber keine Witze machen. Es ist auch kein Witz, weil das ist ja das Ding. Es ist halt die tragische Realität in den USA, dass es halt kein Witz ist, dass da tatsächlich wirklich, also ich glaube, es war auf jeden Fall. Also jetzt Februar und es gab irgendwie schon 18 Mass-Shootings oder sowas. Ja, 18? Ja, irgendwie sowas. Oh, also Mass-Shooting ist ja wahrscheinlich ab einem gewissen Zeitpunkt, also ab dem 3 Leute erschossen worden sind oder sowas. Aber es ist wirklich, also es ist halt wieder an der Schule passiert. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, wie viele Todesopfer? Ich glaube, fast 20 Todesopfer. Ja, 17, 18 oder sowas. Und da war jetzt, die Diskussion ist natürlich immer da. Ich finde, es ist interessant, wie die Diskussion in Amerika, die war vor vielen Jahren noch nicht so stark, dass Waffen tatsächlich verboten werden sollen. Also es ist mehr im Verständnis der Amerikaner. Das gab es immer wieder. Bei Bill Clinton hat zum Beispiel auch Assault Weapons verboten. Kam George Bush und dann hat Obama wieder ein paar Sachen eingeführt, zum Beispiel, dass eben Leute, die psychisch krank sind, keine Waffen mehr kaufen dürfen. Ah, okay. Das hat Donald Trump an seinem ersten Amtstag wieder entkraftet. Also man muss mal dazu sagen, muss so die NRA, also die Lobbyorganisation der Waffenhersteller und gleichzeitig auch der Waffenbesitzer, hat in seinem Wahlkampf doch auch die Finger. Unendlich viel Geld geben die aus an Lobbyarbeit und spenden das halt auch an die unterschiedlichen Republikaner vor allem, weil die halt die sind, die sich sehr für dieses Second Amendment, also das Recht für Waffen, einsetzen. Und also die Republikaner sind unter anderem wegen dem Geld, aber auch weil das natürlich so ein Freedom-Ding ist, deine eigene Waffe zu haben, sind da stark dahinter, dass man sagt, so, nö, jeder hat das Recht, egal was für eine Waffe, egal wie, so interpretieren wir dieses Gesetz, jeder darf jederzeit, überall, egal was für eine Waffe haben, egal ob er psychisch krank ist oder ein Straftäter oder was auch immer, also ganz krass ist es dann nicht, aber es ufert manchmal diesen Weg aus und die Demokraten sagen halt dann auf der anderen Seite so, ja, also ist ja okay, wenn man seine Waffe haben kann, aber wäre doch irgendwie ganz geil, wenn wir vielleicht vorher mal so einen Monat oder sowas erstmal warten, bevor wir denen die Waffe geben, dass man halt mal so einen Background-Check machen kann, gucken, ob die psychisch krank sind, dass wir Leuten, die vorher verurteilt waren, dass wir vielleicht auch einfach Waffen, die in der Lage sind, so 30 Kugeln in der Sekunde rauszuballern, dass wir die nicht unbedingt zum Jagen und zum Verteidigen unserer Häuser brauchen, sondern da reicht vielleicht einfach eine Shotgun oder eine Pistole. Ja. Ja, und das ist halt so ein bisschen die Debatte da, ist mega hitzig. Ich würde eher darauf zu sprechen kommen wollen, dass Trump da, also es gab ja mehrere Reaktionen von ihm. Die eine war, bewaffne die Lehrer. Ja. Und da gab es auch, es gibt ja die einen, die das dann wirklich die da empört drüber sind, die das dann auf ihre Art verarbeiten. Mhm. Dann gibt es viele, die das dann witzig verarbeiten. Ich habe sehr, sehr viele gute Sprüche dazu auch gelesen. Auch ganz viele große Namen, gerade in Hollywood gibt es ganz viele Schauspieler und Regisseure, die sich dann da laut für auch einsetzen, dass die Leute erfahren, dass das Bullshit ist. Eine Sache, die ich jetzt aber sehr interessant fand, war, dass Trump dann im zweiten Schritt sagte, okay, es ist ganz klar, die Videospiele, die sind schuld. Videospiele und Filme, die machen... Nicht nur er, haben viele Republikaner gesagt. Das hat mich sehr verwundert, dass diese Debatte, die ja in Amerika im Grunde nie so richtig geführt wurde, wo ja, ne, wir kennen das Spielchen ja alle, jeder Nippel dreifach zensiert wird, aber Gewalt in jedem Umfang fast... Sie haben zwar auch ein Rating-System, was dann auch Gewalt einstuft in Filmen und auch in Videospielen, aber die sind da sehr locker mit. Ja, ja, auf jeden und, Fall. Was mich jetzt sehr überrascht hat, dass es dann eben genau das quasi kam. Also es wirkte so wie so ein bisschen so Trump wie so ein erschrockenes Reh, was in den Headlights eines Autos steht und dann in der Not irgendwas sagt, was jetzt dann auch noch fällt. Ne? Kuchen, Socken, Unterhosen. Der Täter hatte Unterhosen an. Ja, ja. Aber was ich noch viel lustiger finde, ist ja dieser Punkt, dass es eben diese Rating-Agencies gibt. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja. Denn Trump sagte, dass er möchte, also sie wollen natürlich kein Verbot für Videospiele, aber was notwendig wäre, dass es ein Rating-System für Videospiele und für Filme gibt. Also im Grunde sowas wie die FSK, wie wir sie hier, oder die USK. Oder die USK für Spiele, wie wir sie hier in Deutschland haben, das möchte er auch für Amerika. Ja, das Lustige ist, das haben die aber schon. Das haben die schon. Das haben also er ist gerade so, ey Leute, wisst ihr was? Ich habe voll die gute Idee. Ah, boah, lass uns doch einfach alle Videospiele zu USK geben. Und dann testen die das. Habe ich mir gerade ausgedacht. Voll geil. Die haben ja da drüben seit, bei Videospielen haben sie es ja zum Beispiel seit den Anfang der 90ern eingeführt durch ein Spiel. Dreimal darfst du raten, Robin. Was würdest du sagen, welches Spiel war so gewalttätig Anfang der 90er, dass es den Sturm losgetreten hat, als dann die Konservativen gesagt haben, das geht ohne unsere Kinder nicht mehr. Werde ich mich voll weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Können jetzt die Hörer auch gerne mal mitraten? Ich gebe mal ein paar Tipps. Also in dem Spiel gibt es auf die Fresse. Auf die Fresse gibt es ja in ganz vielen Spielen. Ja. Es sind meistens so zwei Kontrahenten. Zwei Kontrahenten, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen? Ja, und sich auf die Fresse. Es ist in der 2D-Ansicht, also ist von der Seite, guckt man sich das an. Also der bleibt ja eigentlich nur Mortal Kombat? Oder hast du es heute. Ja. Mortal Kombat hat die Diskussion losgetreten. Ich glaube, wie heißt das Rating-System? MPAA ist es nicht? MPAA ist, glaube ich, Film. Und die haben drüben, ich weiß nicht, wie das Rating-System für die Spiele heißt, aber du kannst halt M oder T, genau. Also T ist für Teens und M ist halt mature ab 17. Ja. Und bei den Filmen gibt es dann diese Ratings wie R-Rating, was dann wo dann auch krasse Bestimmungen sind, so die ja in der Geschichte des Films immer wieder dazu geführt hat, dass Filme auch stark heruntergekürzt wurden. Es gibt noch über A gibt es noch NC-17. Genau. Das ist so dieses ganz krasse, dann kannst du es gar nicht mehr zeigen. Es gibt aber meistens nur für Sex. Ja. Also es gibt ganz, ganz wenige Filme, die wegen der Gewalt NC-17 bekommen. Mir fällt jetzt aus dem Stand, glaube ich, gar keiner ein. Aber es gibt halt so ein paar Filme wie The Passion of the Christ oder zuletzt Deadpool oder auch Logan, die einen R-Rating bekommen haben, die halt schon recht gewalttätig sind. Aber zum Beispiel in einem Deadpool ist da dann auch ein bisschen nackte Haut, glaube ich, zu sehen. Ja, ja. Das führt dann meistens dazu. Dann ist noch Swearing, also oder Cursing. Genau, ich glaube, in einem T-Rated-Movie darfst du irgendwie nur 6-mal Shit und 1-mal Fuck sagen. Oder irgendwie du musst schon gut einsetzen im Drehbuch. R-Rating kriegst du in Amerika schon, wenn du mehr als so und so viel mal Fuck sagst. Ja, ja. Also du hast ganz viele R-geratete Komödien, weil, also ab 18 da drüben dann, weil eine Titte zu sehen ist und einmal Fuck gesagt wurde. Mhm. Und das ist halt so, das zeigt wieder einmal, wie gebildet dieser Präsident ist, wie sehr er sich mit den eigenen Gesetzen des Landes auskennt und wie. Ich kann gar nicht sagen, wie fatal das ist, an der Stelle eines solchen Oberhauptes einfach mal blind Anschuldigungen nach draußen zu schießen, also zu sagen, die Spiele sind schuld, ohne dass es dafür irgendeine Studie gäbe, die das belegen würde, ohne dass er einen Anhaltspunkt anführen könnte. Es gab ja nicht mal den Punkt, dass man sagen könnte, der Shooter hätte zu Hause gesessen. Ich glaube, sie haben irgendwie auf seinem PC mal wieder irgendwas gefunden, irgendwelche Spiele, aber ne, mittlerweile hat ja jeder irgendwelche Videospiele zu Hause. Es ist halt das Standardargument von den Republikanern, das auf irgendwas anderes zu schieben, weil sonst wären ja die Waffen schuld. Und das lustige Gegenargument gegen so, ne, also Spiele und Filme machen gewalttätig, da kann man ja nochmal drüber diskutieren, ob das vielleicht bei Leuten, die sowieso irgendwie ein bisschen Dachschaden haben, nicht vielleicht irgendwas triggern könnte. Aber das absolut unschlagbare Gegenargument ist, Leute, in allen anderen Ländern gibt es auch Videospiele und Filme. Und das, was ihr hier habt, habt nur ihr. Nur diese Schulscootings gibt es nur bei euch. Ja, das ist also, ja das Abstruse. Das ist es ja. Warum sind plötzlich dann Videospiele? Das hat ja schon Marilyn Manson in Bowling for Columbine gesagt, dem Film, ich glaube, er war von Michael Moore. Ja. Da sagt er ja schon auch, dass meine Musik kannst du dir überall anhören. Aber Schuh-Shootings haben wir hier. Was ist da los? Ja. Warum ist das so ein amerikanisches Ding? Ne? Ja. Also wenn sich kluge Leute damit auseinandersetzen, die eben keine politische Agenda verfolgen, dann machen solche Argumente plötzlich dann wieder Sinn. Aber es darf halt nicht passieren, dass es an der Stelle des US-Präsidenten ist. Ja, ja. Aber da sind ja auch noch ganz viele andere Dinge, die an seiner Stelle sind. Also ist, glaube ich, das Thema für mehrere eigene Folgen von Lästern. Ich glaube auch, dass wir lästern über Donald Trump. Donald Trump blockt uns dann auf Twitter. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, die wir machen können. Ja. Wir sind jetzt über eine Stunde. Ich würde sagen, wir beenden das hier und heben uns das andere Thema, was ich noch hatte, für nächste Woche auf. Ist bestimmt auch dann immer noch relevant. Wir sind jetzt gut durchgekommen hier. Ich möchte trotzdem, Robin, wenn wir schon Maries Buch einen extra Platz hier gegeben haben, habe ich mir gedacht, wir möchten die Zuschauer jetzt entlassen mit dem Slimani der Woche. Ich habe hier mal einfach so Seite 72 aufgeschlagen und hier sind mehrere Punkte auf den beiden Seiten hinterlegt, lila. Und unter der Überschrift sei neugierig gibt es hier ein paar Sprüche, die uns Sami für den Tag auf den Weg geben. Ich möchte deswegen euch entlassen mit: Alles ist eine Sache des Blickwinkels. Du musst mit offenen Augen durchs Leben gehen, dann wirst du überall Chancen erkennen. Verlass deine Komfortzone und trau dich etwas Neues. Es wird sich lohnen. Kein Moment in deinem Leben kommt wieder, also mach etwas draus. Das geht hier über mehrere Seiten genauso. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann müsst ihr einfach jede Folge von den Lästerschwestern hören. Danke nochmal an Jimdo, die uns für diese Folge unterstützt haben. Danke an euch, die zugehört haben. Denkt an Lästerschwestern mit AE als Code. Genau. Danke an Leon Mascher, an Finn Kliemann und an Trump, dass sie uns mit neuen Themen beschenkt haben. Ja. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Bis dann.